6:03. Das Wetter. Wenn sich der Frühnebel aufgelöst hat, kommt die Sonne zum Vorschein. Jetzt ist es noch etwas kühl. Die Temperaturen liegen um 6 Grad. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf 17 Grad an. Der Wind weht schwach aus Südost. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen A1 von Münster Richtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Greven und Lattbergen. Sperrung der Richtungsfahrbahn Bremen nach einem Verkehrsunfall. Die Umleitungsempfehlung. Von der Anschlussstelle Greven an über die U89 bis zur Anschlussstelle Lattbergen. Deutschland. Help, help, I need somebody. Help, help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. And now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I changed my mind, I've opened. War das von Bananarama und Lani Nananunu. Habe ich lange dran geübt. Es gibt was Neues von Cliff Richard. Aber was unangenehm ist, 30 homosexuelle Schauspieler haben Popstar Cliff Richard in der Garderobe der Bay Studios bei London überfallen. Also nicht so richtig überfallen, aber sie haben gegen die Türen getrommelt und riefen im Chor, ey, bekenne dich zu uns. Doch der ewig unbeweibte Cliff wollte nicht. Ich lebe im Zölibat, hat er gesagt, ganz ohne Sex. Und irgendwie kann ihm das so richtig keiner glauben, ne? Sieht ja auch gut aus, so, ne? Inspiration in anyone who's ever gone and opened up a Boring heißt diese Platte von den Pet Shop Boys. Wir wollten niemals langweilig sein, heißt es da im Text. Es ist 10 Minuten nach 6. Ich hoffe, guten Morgen Deutschland. Ist auch nicht langweilig. Hier ist Aneka und der Japanese Boy. nach 6. RTL Guten Morgen Deutschland. In knapp 2 Minuten werden wir Mr. David Berkeley aus England kennenlernen. Und das wird ganz schön komisch werden. Irdische Orte der Kraft und kosmische Begegnungen mit außerirdischer Intelligenz. Kurz über alles, von dem Shakespeare sagt, dass unsere Schulweisheit es uns nicht träumen lässt. Rätsel dieser Welt mit Rainer Holden. Und guten Morgen Deutschland mit Stefan Ofirowski. Es ist 6.21 Uhr und Mr. David Berkeley aus England war unglaublich stolz auf sein gerade gekauftes Mobiltelefon. Das sind die Dinger, die man mit sich rumtragen kann und überall hin telefonieren kann. Dann hat er es allerdings abgestellt, ganz kurz nur, und fand es absolut nicht wieder, obwohl es die ganze Zeit klingelte. Des Rätsels Lösung. Mr. Berkeley war in eine Ausstellung geraten, in eine Ausstellung für Mobiltelefone. Seasons waren es mit Walk Like a Man. In knapp 7 Minuten gibt es für uns RTL aktuell um 6:30 mit dem aktuellen Wetterbericht, den Schlagzeilen und dem aktuellen Verkehrslagebericht und vorher noch 2 Platten, Sounds of Silence von Simon & Garfunkel, und das hier sind die Rembrandts und Just Like the Way It Is. Baby, Softly creeping, left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway wall. RTL aktuell, das Wetter. Heute früh kommt es stellenweise zu Frühnebelbildung. Tagsüber ist es sonnig und trocken. Der Wind weht schwach aus Südosten und die aktuellen Temperaturen von heute Morgen. Düsseldorf 10, Köln 7, Saarbrücken 5 und Trier 6 Grad. Der RTL Verkehrsservice. Nordrhein-Westfalen, A1 von Münster Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Greven und Lattbergen. Sperrung der Richtungsfahrbahn Bremen nach einem Verkehrsunfall. Die Umleitungsempfehlung. Von der Anschlussstelle Greven an über die U89 bis zur Anschlussstelle Lattbergen. A43 Wuppertal Richtung Münster. Zwischen den Anschlussstellen Dülmen Nord und Nordulm. Sperrung der Richtungsfahrbahn Münster nach einem Unfall. Umleitungsempfehlung ab Dülmen Nord über die U37 bis Nordulm. Und jetzt live aus Bonn, die Schlagzeilen mit Peter Escher. Die sogenannte Dienstwagen-Affäre beschäftigt heute den Rechnungsprüfungsausschuss. Zunächst soll sich Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth schriftlich zu den Vorgängen äußern. Israels Außenminister David Levy kommt nach Bonn. Er will mit seinen deutschen Kollegen Hans-Dietrich Genscher und Bundeskanzler Helmut Kohl über eine Friedensordnung am Golf beraten. Dieses Thema rangiert auch bei Gesprächen im Moskauer Kreml ganz vorn. Dort wird US-Außenminister James Baker zu einer dreitägigen Visite erwartet. Mehr dazu und ausführliche Sportinformationen in unseren Themen am Morgen um 7. Sag mal, Christoph, da fällt mir gerade was ein. Kannst du deiner Frau bitte mal sagen, dass sie meinen Dienstwagen wieder mit zurückbringt? Erst wenn deine meinen mitbringt. Okay, also ja, so nicht. Das war RTL Aktuell, es wird 6.32 Uhr. Und 35 hier ist Guten Morgen, Deutschland. Ist das GLAD, Good Lovin' and Devotion, um 6 Uhr und gleich 38. Wasser! Wasser! So ging es den Wiedergeborenen noch gestern, aber das ist jetzt. Darf ich bitten oder wollen wir es tanzen? Sie wurde rot und rührte wie ertappte Emanzen in ihre Cola. C-O-L-A Cola. La la. Mit der Egger, ich führe, sagte sie, das klang wie Alfred Träger, meine Lola. Ella, Ella, Lola. Ich bin ja ziemlich blöd, aber so blöd bin ich nicht. Sie hatte Haare auf den Zähnen und doch mitten im Gesicht, oh meine Lola. Ella, Ella, Lola. La, la, la, la, Lola. Langsam abhanden, an der Neonröhre hingen vergammelte Girlanden. Wenn ich umfiel, baute sie mich immer wieder auf, bis sie sagte, so mein Sohn, jetzt gehen wir zu mir rauf. Wenn ich voll bin ich kein Fall für Carmen. Doch sie nahm mich unter den Arm, sie kannte kein Erbarmen, meine Lola. La la la la Lola. La la la la verstehen. Sie sagte nicht mit mir, ich sagte gut, dann eben nicht und bestellte noch Bier. Ist das nur Liebe oder ist das nur ein schwacher Trost? Ich sage immer, was ich denke und ich sagte Prost auf dein spezielles Lola. Hello, Ella, Lola. Girls heißen Alf und Boys heißen George, nicht nur in London, sondern jetzt auch schon in Dortmund noch. Lola. La la la la Lola. Ich war gerade erst zu Hause ausgezogen. Ich hatte noch niemals meine Mami belogen. Lola lächelte nur und fasste mich an und sagte, ich bin es längst, dort wirst auch du ein Mann. Ich werd gern zur Brust genommen, also bin ich wohl einer. Ganz sicher bin ich nicht, doch das ist ja heute keine, höchstens Lola. Hello, hello, hello. Was gut sein könnte, ich muss noch fahren. Es wird 6.44 Uhr. Hier ist Guten Morgen, Deutschland. Gleich 10 vor 7, RTL, guten Morgen, Deutschland. Haben Sie eigentlich auch mal so eine Macke, Entschuldigung, aber ich meine so eine kleine Spinnerei, so irgendwas, was Sie tun, was andere nicht tun? Wenn Sie das nicht haben sollten, sollten Sie sich überlegen, ob Sie sich nicht eine zulegen. Und warum? Das erfahren Sie gleich in Guten Morgen, Deutschland. Nur als Einsitzer, vielleicht bodenfrei. Sie entscheiden selbst. Ist ja toll. Flasche Polstermöbel, da sitzen Sie bequem auf Nummer sicher. Flasche Polstermöbel. Polstermöbelfabrik Flasche in Rehlingen an der A8, direkt an der Autobahnabfahrt Rehlingen. 6:52 Uhr, guten Morgen Deutschland. Wer nicht richtig tickt, der lebt länger, so der englische Psychiater David Weeks. Im Königlichen Krankenhaus in Edinburgh hat der Experte 150 Exzentriker bei ihren wundersamen Tätigkeiten beobachtet. Darunter waren so Leute wie eine Gräfin, die ihren Plastikhummer Gassi führt, oder ein Gentleman, der täglich als rosa Elefant verkleidet auf der Straße herumturnt. Also komische Käuze eben. Und die leben nicht nur länger, sie sind auch glücklicher. Der Arzt fand heraus, Exzentriker sehen nur alle 6 bis 8 Jahre einen Doktor. Und normalerweise geht die Durchschnittsbevölkerung 2-mal jährlich zum Arzt. Eins ist aber nun völlig klar herausgekommen. Um die Gesundheit von Christoph Lemmer brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Donnerstag, 14.03.1991, es ist 15 Minuten nach 7. Der Emir von Kuwait will heute in seine zerstörte Heimat zurückkehren. Nach dem Golfkrieg geht das Tauziehen um den Frieden weiter. US-Präsident George Bush trifft sich auf Martinique mit Frankreichs Präsident François Mitterrand. US-Außenminister Baker fliegt nach Moskau zu seinem Amtskollegen Bismertnech. Und Israels Außenminister Levy kommt zu einem Besuch nach Bonn. Hintergrund dazu in ca. 20 Minuten und ein Interview mit Yasser Arafats Mann in Bonn, Abdullah Franji, in etwa einer Stunde. Die Themen der Innenpolitik heute. Der Bundestag setzt die Haushaltsdebatte fort. Berlin oder Bonn? Die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen wollen darüber heute mit Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth sprechen. Die wird derweil auch anderes im Kopf haben. Der Rechnungsprüfungsausschuss beschäftigt sich mit den Vorwürfen des Stern und der Bild-Zeitung. Der Mann von Rita Süssmuth habe zu Unrecht einen Dienstwagen benutzt und Fahrtkosten abgerechnet. Vielleicht auch noch die Tochter, wie die Bild-Zeitung heute schreibt. Informationen zu allen Themen immer aktuell hier bei uns. Und lass dich wieder mal sehen. es geht bitte nicht am Donnerstag, denn da bin ich im Studio, aber wenn du trotzdem kommen magst, okay. Hallo Engel, grüß mir Jimmy Morrison und sag ihm Engel, wir vergessen ihn nicht. Hallo Hörer, es ist 20 nach 7. Und wann haben Sie das letzte Mal eine richtig blöde Ausrede gehört? Warten Sie 2 Minuten, dann hören Sie eine neue. Wenn du den Verkäufer gesehen hättest und wie der mir alles erklärt hat. Fiat, ein Fiat muss es jetzt sein. 7:22 RTL, guten Morgen Deutschland. Ich habe einfach geglaubt, das Auto hat mich angegriffen, Herr Richter. Das ist sie nun, diese blöde Ausrede, von der ich eben sprach. Mit diesen Worten versuchte der 30-jährige John Kahn, den Richter in seinem Gerichtsverfahren milde zu stimmen. Nach einer ausführlichen Zechtour hatte nämlich der erwähnte Kahn ein geparktes Auto getreten, die Scheiben eingeschlagen und aus den Reifen die Luft rausgelassen. Sowas tut man ja auch nicht. Und dann kam auch noch heraus, seine liebste TV-Sendung ist der Knight Rider. See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells of beat go ting-a-ling-a-linging going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all in sight. But I know that she cannot see me, hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every week. Heavy hand upon my collar, throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Ich hörte den Sender in Württemberg, der klang wie aus dem Hirtenfalch. Ich hörte den Sender in Rheinland-Pfalz, da brach mir der Antennenhals. Ich fragte mich, wann drehst du durch, da schalt ich um auf Luxemburg. Jetzt höre ich generell RTL. RTL aktuell, das Wetter. Um 7:30 heute früh kommt es stellenweise zu Frühnebelbildung. Tagsüber ist es sonnig und trocken. I loved you so much way back when. Guten Morgen Deutschland, 20 vor 8. Israels Außenminister David Levy kommt heute nach Bonn. Nicht um etwas mitzubringen, nein, er möchte etwas haben. Orizam in Jerusalem, guten Morgen. David Levy ist einer von vielen Außenministern, die zurzeit über den Erdball jetten, um auszuhandeln, was nach dem Krieg am Golf passieren soll. Und David Levy tut das natürlich in eigenem Interesse. Sein Land ist im Nahen Osten, also gleich in der Region, um die es jetzt im Augenblick ja vor allem geht. Was kann er wollen in Bonn? Er will vor allen Dingen auch gute Stimmung machen und wie Sie schon erwähnt haben, er möchte ein wenig Geld haben. Das ist verständlich, denn die israelische Wirtschaft ist am Boden, unter anderem durch den Krieg jetzt. Israel hat ja nun als einziges nicht beteiligtes Land an dem Krieg nun auch gelitten und erheblichen Schaden davon getragen durch die Skat-Raketen. Vor allen Dingen aber will Levy über die Bonner Achse versuchen, in Europa Fuß zu fassen bzw. Verständnis zu erhalten. Und dafür eignet sich natürlich Bonn ganz besonders, weil die Deutschen eben doch eine besondere Sympathie oder ein besonderes Verständnis für Israel, für die Sicherheitsbedürfnisse hier und möglicherweise auch für den Friedensprozess, der jetzt in Gang kommt, haben. Israel ist ja nicht das einzige Land oder die einzige Interessensgruppe, die im Augenblick Stimmung macht, wenn es um die Verteilung der Karten am Golf und im Nahen Osten geht. Die PLO zum Beispiel tut das. Einige PLO-Vertreter haben gesagt in den letzten Tagen, dass sie das Existenzrecht Israels jetzt anerkennen würden und einverstanden wären, wenn es zwei Staaten dort gäbe, einen für die Palästinenser und einen für Israel. Wie ist denn der Stand der Diskussion im Augenblick dazu? Also, dass die PLO bereit ist, Israel anzuerkennen und dass die PLO einen Staat neben Israel will, das ist eigentlich nicht neu. Das hat Arafat schon im Dezember 88 erklärt. Was aber jetzt neu war, das kam gestern in der Form eines Fernsehinterviews durch Bassam Abu Sharif, einem Berater von Arafat, ist, dass die PLO sogar bereit ist, zu Gebietskonzessionen und zu und der Meinung war, dass also Israel sich nicht total aus den besetzten Gebieten zurückziehen soll. Aber dazu kam dann kurz danach auch wieder ein Rückzieher und das ist eigentlich eine sehr, wollen wir sagen, typische Art der PLO, erst etwas zu behaupten und das dann wieder zurückzuziehen. Und nachher gibt es Zitate in beide Richtungen. Wir haben ja nie was gesagt oder andererseits, wir haben ja alles Mögliche schon gesagt. Und das ist auch mit einer der Gründe, weshalb die Israelis diese PLO-Angebote oder Anschauungen davonweisen und sagen, das interessiert uns alles nicht. Auch das ist sicherlich ein Thema für David Levy heute in Bonn. Ich bedanke mich herzlich bei Ulrich Sam in Jerusalem. Schönen Dank und schönen Tag. Ganz alten Schlag, seit 40 Jahren pünktlich jeden Tag. Du warst nie krank und bist noch drauf stolz, jetzt heißt's, was soll's. Wann hast du jemals richtig Urlaub gemacht? Dein ganzes Leben für den Betrieb mitgedacht. Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon, wen juckt das schon? Gelee. Du bist schon ewig in der IG-Chemie. Doch darauf hast du echt nicht gefasst, so kalt geschasst. Du warst als Kind für mich der stärkste Mann. Einer, der irgendwie alles lösen kann. Doch das hier ist keine Modelleisenbahn. Was fängst du an? Fängst du jetzt an? Monopoly, Monopoly. Wir sind nur die Randfiguren in einem schlechten Spiel. Monopoly, Monopoly. Und hier in der Schlossallee verlangen viel zu viel. Wer an der Schlossallee wohnt, der hat mit Sicherheit einen Dienstwagen, oder nicht, Christoph? Ja, der hat wahrscheinlich einen Dienstwagen und der darf damit spazieren fahren und... Aber nur er oder dürfen auch andere? Ja, das ist eben die Frage. Also ich meine, wenn der Dienstwagen, also ich meine, wenn es ein richtiger Boss ist, dann darf der sicherlich auch mal seine Frau chauffieren lassen oder seine Tochter. Ja, darf er das oder darf er das nicht? Also heute Morgen in der Zeitung, in der Bild, steht zum dritten Mal, dass man das nicht darf und vor allen Dingen auch Töchter dürfen nicht. Das ist also heute aktuelles Politiker, Thema. Politiker dürfen es offenbar jedenfalls nicht, scheint so. Wissen wir nicht genau, aber wir werden es klären. Gleich nach der Werbung. In RTL und Guten Morgen Deutschland. Von Montag bis Freitag, von 9 bis 12 auf RTL. Ein Tag wie kein anderer. Hier ist RTL. Guten Morgen Deutschland um 7.52 Uhr. Heute trifft sich in Bonn der Rechnungsprüfungsausschuss. Er soll eine Affäre prüfen. Die heißt nämlich, hat Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth zu Unrecht drei Dienstwagen und hat sie zu Unrecht ihren Mann und möglicherweise, wie die Bild-Zeitung heute schreibt, auch ihre Tochter damit fahren lassen. Wenn es in Bonn einen Mann gibt, der sich auskennt in dem, was in Chefzimmern so passiert und geredet wird, dann ist es Gerd Müller-Gerbes in Bonn. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist eigentlich dran an dieser Affäre, die da seit drei Tagen richtig Schlagzeilen macht? Was ist da eigentlich dran? Also, erstens, das, was Frau Süssmuth vorgeworfen wird, ist eigentlich kein Vorwurf, weil es steht so in den gesetzlichen Bestimmungen. Zweitens, der Rechnungsprüfungsausschuss ist derjenige des Deutschen Bundestages, der kommt heute zusammen. Das ist eine sogenannte Vorprüfungsstelle, die einen Bericht macht, damit sich hinterher der Bundesrechnungshof damit beschäftigen kann. Also, der Vorwurf, den man Frau Süssmuth macht, ist eigentlich keiner, denn das, was sie getan hat, steht ihr normalerweise zu. Sie hat also einen sogenannten Privatdienstwagen benutzt und diesen sogenannten geldwerten Vorteil, den versteuert sie. Und wer von ihr beauftragt wird, kann das Automobil lenken, ob das ihr Mann oder ihre Tochter ist. Ob man das allerdings tut, ob das dem politischen Geschmack entspricht, das ist eine andere Sache. Es gibt Abgeordnete, die sagen, eigentlich stünde ihr das ja zu, aber sie hätte nicht alles, was ihr zusteht, machen sollen. Das macht keinen schlanken Fuß. Also muss man fragen, steckt irgendwas anderes dahinter? Und was könnte das zum Beispiel sein? Ja, da geht jetzt das große Kaffeesatzlesen los. Wenn man aber ein bisschen mal den Kaffeesatz wegmacht und wenn man mal fragt, wer ist denn eigentlich Frau Süssmuth, gemessen etwa am Bundeskanzler Helmut Kohl, dann fällt auf, dass sie die Letzte ist von denen, die seinerzeit am Stuhl des Kanzlers gesägt haben und die noch in einem Amt ist. Heiner Geißler ist aus allen Ämtern entfernt worden, hat sich jetzt mühsam wieder von unten als stellvertretender Fraktionsvorsitzender hochgerobbt. Lothar Späth, baden-württembergischer Ministerpräsident, ist seinerzeit sogar aus dem Präsidium der CDU rausgeflogen, hat jetzt keinen Sitz mehr als Ministerpräsident. Er war mit Heiner Geißler und Rita Süssmuth die treibende Kraft zum Sturz des Kanzlers. Rita Süssmuth ist die letzte, die noch in Amt und Würden ist. Es könnte also sein, dass dieses vielleicht ein vermutbarer Hintergrund wäre. Das kann man aber nicht beweisen, weil es dafür natürlich überhaupt keine Beweise gibt. Das sind politische Vermutungen. Die Frage ist, wo kommt sowas her? Wie kommt sowas in die Öffentlichkeit? Kein Mensch, kein Journalist recherchiert von sich aus, ob nicht vielleicht der Mann von der Bundestagspräsidentin irgendetwas getan hat, was ehrenrührig ist. Das muss also aus Kreisen des Bundestages kommen. Das muss eine undichte Stelle sein da. Und man kann vermuten, dass es eine lancierte Kampagne ist. Gestern Abend hat Rita Süssmuth mit deutlich angeschlagenem Gesichtsausdruck, das geht ihr offenbar sehr unter die Haut. Sie sprach davon, man könne nicht einfach so aus dem Amt gehen, ohne dass diese Vorwürfe geklärt werden. Was? Die Vorwürfe sollen heute geklärt werden und man spricht bereits von Rücktritt. Und das wäre ja nicht der erste Rücktritt eines Bundestagspräsidenten wegen irgendwelcher finanzieller Dinge. Ganz kurz, Gerd Müller-Gerbes, wenn dem so wäre, wie Sie sagen, was könnte denn ein Motiv dafür sein? Ein Motiv könnte unter Umständen sein, dass der Bundeskanzler nicht hindern würde, dass die letzte ihm gefährlich werdende Stelle noch in einer einflussreichen Position sitzt und dass möglicherweise jemand anders diesen Posten haben soll. Und dann geht ein Verschiebebahnhof los, vielleicht, aber auch das mit großen Fragezeichen versehen, der etwas buchhalterisch handelnde Verteidigungsminister Gerhard Stoltenberg dann auf diesem Posten rückend. Aber das, wie gesagt, sind alles Spekulationen. Das kann man noch nicht sagen, ob das so wird. Nur mich wundert, dass Frau Süssmuth selber vom Rausgehen aus dem Amt spricht und damit daran erinnert, dass Eugen Gerstenmaier in früherer Zeit wegen einer Verfügbarkeit über eine Jagd gehen musste, dass Rainer Barzel als Präsident gehen musste, weil er über eine Anwaltskanzlei Gelder bezogen hat, die angeblich auch nicht so rechtmäßig gewesen sind. Beide waren sehr betroffen. Dieselbe Betroffenheit zeigt jetzt Rita Süssmuth. Ein bisschen Spekulation. Ich bedanke mich herzlich bei Gerd Müller-Gerbes in Bonn. Schüchtern, he's so scheiße, das sind die Pointer Sisters. Es ist 8 Minuten nach 8, hier ist die dritte Stunde von RTL Guten Morgen Deutschland. RTL spielt die beste Musik und Parker macht die besten Gesellschaftsspiele, das wissen wir doch, oder? Ein Parker-Spiel können Sie jetzt gewinnen und zwar ein unterhaltsames Vergnügungsspiel für die ganze Familie. Das heißt, was kostet die Welt, ist eine gute Frage, können wir Ihnen nicht beantworten. Das können Sie nur herausfinden, wenn Sie mal Was kostet die Welt spielen von Barker. Es wird mit Sicherheit Spaß machen. Und wie gesagt, Sie müssen es sich nicht unbedingt kaufen. Sie können es auch jetzt gewinnen. Rufen Sie uns an 00352 1331. Heute ist der 14.03.91. Also der 14. Anrufer hat heute Morgen die Chance, mit mir Sekt oder Selters zu spielen, um ein tolles Gesellschaftsspiel von der Firma Parker. Das heißt, Was kostet die Welt? 00352 1331. I got on the phone and called a girl, said me near dangling curly pearls were na-na-na-na. Na-na-na-na. In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Oh, na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na. When I pushed the door, I saw Ren and Nora and Mary Lou swinging on the floor going na-na-na-na. Na-na-na-na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Oh, na-na-na-na. Na-na-na-na. Es ist 8:11. Die 14. Anruferin heute Morgen war Silvia Heiß aus St. Barbara. Das wird ein heißes Spiel. Guten Morgen, Silvia. Ja, guten Morgen, Stefan. Wie geht's? Haben Sie das Radio an, zufällig, Silvia? Ja, bitte leiser machen. Ja, bitte direkt, ja, sonst haben wir hier den Pfeifenmann drin. Das war die ganze Zeit. Und jetzt ist Silvia live unterwegs und macht das Radio leiser. Hoffentlich steht es nicht irgendwo ganz weit weg. Ah, alles wieder geregelt. Okay, ja. Gut, Silvia, Sekt oder Selters steht auf dem Programm um ein Spiel von Parker. Machen Sie gern so mal ein Gesellschaftsspiel abends. Was der Kube? Bitte was? Nee, ob Sie gerne ein Gesellschaftsspiel machen. Ja, sicher. Ja, ne? Hauptsächlich im Winter. Ja, der ist jetzt bald vorbei, aber im Sommer auf der Terrasse kann man das auch spielen, vor allen Dingen, wenn es so ein schönes ist, wie Was kostet die Welt? Ja. Was kostet die Welt ist jetzt nicht die Frage, die ich Ihnen stelle, sondern welchen Umschlag hätten Sie denn gern? Nehmen wir das 2. Umschlag 2. Hier. Ah, ein bisschen laut gewesen. Umschlag 2. Ja. Da steht drauf, was kostet die Welt? Silvia, kurz und schmerzlos. Ja, danke schön, Stefan. So schnell gewinnt man bei RTL. Ja. Ein schönes Spiel. Prima. Gut, Silvia, also ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit Was kostet die Welt? Ja. Na, können Sie mit der ganzen Familie spielen. Ist von Parker das Spiel, das wissen wir, das ist Spielqualität in jedem Fall. Ne? Mal gleich probieren, wenn wir es haben, ne? Das probieren Sie direkt mal aus und schreiben Sie uns mal eine Karte, wie schön das gewesen ist. Vielen Dank, Stefan. Gut, Silvia, einen schönen Tag noch. Ja, tschüss. Und bis bald. Tschüss, tschüss. Tschüss. Wieder eine glückliche Gewinnerin bei RTL. Was kostet die Welt gibt's von Barker für die Silvia Heiß in St. Barbara. Sie können heute noch mehr gewinnen. Und zwar um 13.50 Uhr, also 10 vor 2 im Lifestyle-Gewinnspiel, gibt's ein Cosa Nostra-Spiel. Und um 10 nach 4 im Feierabend gibt's ein Schnipselspiel. Und da verlosen wir den heutigen Superpreis, eine Stereoanlage von Trimedia. Das Ganze, das heißt auch dort gewohnte Qualität. Und hier ist die beste Musik grazie Roma. Dimmi cos'è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo. Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani. Dimmi cos'è, cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla d'amore. Ich hätte drum, hätte ich bloß gesagt, da ich hier noch ins wie ihr war. Ich kenne den Namen nicht, hab nicht gefragt. Ich weiß nicht, wieso es noch nicht anders sprach. Wären nicht doch bloß die paar Jahre Unterschied. Nee, da liegt von mir dazwischen. Jod ne Platte macht ne schlechte Wiss. Nee, verfluch, ich kokettier nicht. Weil ich natürlich auch nie glaube, dass ich hätte gedacht, ich wär für blöd verkühlt. In den Narren, der ihr lauter sagen könnt, doch jeder hey, ein Razzia, oh ja. Lass die Militärköp jetzt bloß nüchtern sind. Doch aus dem ausrangierten Grenzschutzwack fällt ihr aus paar von euch im Schlafsack. Völlig klar, das Mörderhaupt muss sein, wohin. Am nächsten Morgen ein erstaunter Blick, dazu als ob ich der vom Mond geschickt. Doppeljänger vor mir selbst. Von dem Moment an war jetzt wie eine Grabe zwischen uns und aber maß doch schade. Ey, Marajot, Marajot, Marajot, Marajot. ob der andere ruhig immer noch sitzt. Einer, der in den Zeitmaschinen lurt und sich sieht, wie ihr damals nicht nach hinten geht. Rastlos rum, ihr flippest dich querlein, quer zu restlos allem, wart von dem Erwartwort. Innen drinne Hunger ohne Fieber, bester Teufel jedenfalls Verlierer, voller Mitleid für all sie. Gestern hab ich Nee gesagt, ich hab kein Geld, damit wird nix gebratet. Immer der Idiot. Ich muss jetzt wieder wieder Richtung Syrien, einfach testen, einfach selbst probieren, ob der Kopf gelöscht und wie sie dort ob sind. Für mich geht ein paar der Heimwärts, Erwartungen erfülle bis zum Exzess. Das könnte Sinn, da ich auch ne Hanno mag besing. Vor am Kühlerpack ne Knochen gucke, überm Nummer schippe Schwanz der Odo. Ich hoffe, ich seh nicht irgendwo uns wieder. Oder mindestens hat das sich durchgehen, ohne Stück vom Grabe doch noch zu schön. Ne Maradjot! RTL, guten Morgen Deutschland, 8.20 Uhr. Tauziehen um einen Frieden am Golf. Als die größten Verlierer des Krieges gelten die Palästinenser. Viele, die in Kuwait zum Beispiel lebten, haben ein schweres Leben, weil ihnen vorgeworfen wird, sie hätten mit Saddam Hussein kollaboriert. Und auch die PLO, deren Chef Yasser Arafat sich auf die Seite von Saddam Hussein gestellt wird, hat an Ansehen verloren. Wir sprechen darüber gleich mit dem Bonner Vertreter der PLO, Abdullah Franji. Am Samstag von 9 bis 10 auf RTL. Hollywood haut nach. 8.23 Uhr RTL, guten Morgen Deutschland. Tauziehen um eine neue Friedensordnung im Golf. Seit dem Kriegsende reisen die Außenminister aller beteiligten Länder um die Welt, um für ihre Positionen zu werben. Heute ist der israelische Außenminister David Levy in Bonn. Ihm wird es wohl auch um die Frage gehen, wie sich Deutschland zum Problem der Palästinenser stellt. Ob es da große Forderungen an Israel stellt oder eher Positionen der Amerikaner einnimmt. Und die Palästinenser selbst treiben auch Werbung für sich. Ständig in Bonn ist der Vertreter der PLO in Deutschland, der Leiter des Informationsbüros Palästina, Abdullah Franji. Guten Morgen, Herr Franji. Guten Morgen. Die PLO gilt ja als einer der Hauptverlierer des Krieges, unter anderem auch deshalb, weil Yasser Arafat sich auf die Seite von Saddam Hussein gestellt hat. Wie will denn die PLO zusehen, dass sie ihr Ansehen wieder aufpoliert im Westen? Ich meine, die PLO ist eine demokratische Institution und Arafat hat mit Sicherheit seinen Standpunkt damals so deutlich auf der Seite von Saddam Hussein. Aber es gibt auch andere palästinensische Führer, die diesen Standpunkt auch nicht mitteilten. Und trotzdem, also die PLO versucht weiterhin jetzt, sich für eine politische Lösung einzusetzen, genau wie vorher. Und vor der Krise Kuwait haben wir auch uns für eine politische Lösung entschieden, indem wir die Resolution 242 und 338 von der Weltsicherheitsrat akzeptiert haben. Und das sind die gleichen Resolutionen, die jetzt vorgeschlagen worden sind von Präsident Bush. Und daher glaube ich also, dass die PLO jetzt wieder ihre politische Aufgabe wahrnehmen kann, ohne dass diese Golfkrise auf die Zukunft negativ wirken könnte. Herr Franschi, Sie haben eben gesagt, nicht alle Palästinenserführer hätten auf der Seite Yasser Arafats und auf der Seite Saddam Husseins gestanden. Ist das eine Distanzierung von Yasser Arafat und könnte das heißen, dass seine Position möglicherweise in Gefahr ist? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist einfach ein Ausdruck der Demokratie und die Demokratie innerhalb der PLO. Die wissen Sie, dass die PLO die einzige arabische Institution, die demokratisch ist. Es gibt nirgends von den arabischen Staaten in der Liga eine Institution, die demokratisch ist wie die PLO. Und daher, dass wir anderer Meinung sein können, bedeutet nicht, dass sie Gegner miteinander oder füreinander sind. Im Gegenteil, das stärkt auch der Bewusstsein der Palästinenser und stärkt auch die politische Linie der PLO. Über die Einstellung der PLO zu Israel, Herr Franji, hört man zurzeit verschiedene Darstellungen. Was denkt denn eigentlich die PLO darüber, wie eine Ordnung mit Israel zusammen aussehen könnte? Ich meine, wir haben jetzt eine wahre Chance, um den Frieden mit den Israelis zu erreichen zu haben. Und die Israelis müssen in gewissen Fragen nachgeben und wir Palästinenser müssen auch hier auch nachgeben. Und wir haben schon ein Konzept und dieser Konzept läuft in der Richtung, dass wir einen Palästinenserstaat in Westbank, Gazastreifen gründen können. Dieser Staat, der Palästinenser, ist der Ausdruck der Wille des palästinensischen Volkes und dadurch haben die Palästinenser ihr Selbstbestimmungsrecht erreicht. Natürlich, dann kommt kommen viele Fragen. Kann diese Staat Garantien geben für die Sicherheit Israel? Kann dieser Staat nicht aggressiv werden? Und hunderten von Fragen, die legitim sind seitens der Israelis. Auf diesen Fragen muss ein palästinensischer Staat befriedigend antworten. Und ich glaube, wir sind gewillt, es zu tun und wir wollen es auch tun. Könnte ein Kompromiss von Ihrer Seite zum Beispiel auch so aussehen, dass Sie andere Vertreter des palästinensischen Volkes als Vertreter neben der PLO am Verhandlungstisch akzeptieren würden? Schauen Sie mal, wir wollen eine freie Wahl unter Aufsicht der UNO und die Palästinenser können entscheiden, ob sie die PLO als eine Führungskraft haben wollen oder nicht. Wir haben auch jetzt bewiesen, dass wir bereit sind, die Palästinenser viel Spielraum zu geben. Wir haben jetzt Anweisungen gegeben für unsere Leute, den Außenminister Baker zu treffen in Jerusalem. Und das haben sie getan. Also die 12 Palästinenser, die Baker getroffen haben, haben vorher Konsultationen mit uns gehabt in Tunis und wir haben die beauftragt, diese Gespräche zu führen. Ich habe keine Angst, dass die Palästinenser hier und dort die PLO vertreten. Solange sie den Auftrag von der PLO haben, ist das eine weiterhin legitime Sache und weiterhin eine akzeptable Sache. Abdullah Franji, Bonner PLO-Vertreter, herzlichen Dank für das Gespräch. Uptown got its hustlers, the Bowery got its bums. 42nd Street got Big Jim, a walker, he a bull shooting son of a gun. Yeah, he big and dumb as a man can come, but he's stronger than a country horse. And when the bad folks all get together at night, you know they all call Big Jim Ball just because. And they say you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull a mask off an old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. I don't do that. But down at home they call me Slim. Yeah, I'm looking for the king of 42nd Street. He drive on a drop top Cadillac. Last week he took all my money and it may sound funny, but I come to get my money back. And everybody say Jack, don't you know that you don't tug on Superman's cape, you don't spit into the wind, you don't pull the mask off an old Lone Ranger, and you don't mess around with Jim. Mess around with Jim. Es ist 20 vor 9. Don't mess around with Helmut Kohl wäre besser gewesen für Rita Süssmuth. Sie hat Probleme mit ihrem Dienstwagen oder mit ihren Kollegen oder überhaupt hat sie ein bisschen Probleme. Da wir das nicht ganz so genau wissen, haben wir unseren genialen Detektiv losgeschickt, um mal ein bisschen dahinter zu haken. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt am Telefon. Ist ja immer ein bisschen schwierig. Hallo, guten Morgen, Jerry Kotlet. Ja, hallo, Herr Ofros, ja. Hören Sie mich? Ja, hier ist wieder Jerry Kotlet, der geniale Detektiv aus Aachen. Tja, ich habe mich heute Morgen in aller Herrgotts früher in meinen Diensttrabi geschmissen und jetzt melde ich mich direkt aus Neuss, wo ich für RTL die Verfolgung des Mercedes von Lovely Rita... Zu 56, das war's von RTL Guten Morgen Deutschland. Ich heiße Stefan Ofirowski, bedanke mich fürs Zuhören. Mit dem Jochen geht es heute ab in den Busch. Genauer gesagt, Sie können eine Reise nach Kenia gewinnen. 3 Stunden lang, ein Tag wie kein anderer mit Jochen. Viel Vergnügen dabei und tschüss, bis morgen. RTL Wunschtelefon. Hallo?